المغفره ونعوذ بالله من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله يهديكم الله سبحانه ثم اما بعد unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Und wir machen weiter, inshallah, mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Und war Hadith bei mir 671, bei euch 666. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اسمعوا وأطيعوا اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك رواه مسلم. إذن هذا في وجوب طاعة ولاة الأمور، وقلنا ولاة الأمور هم العلماء وكذلك الأمراء. حديث أنس اسمعوا وأطيعوا وأن استعمل عليكم عبد حبشي يعني إلزموا السمع والطاعة لولاة الأمور حتى لو استعمل عليكم عبد حبشي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخاطب العرب يعني أي ولو كان عبدا أصلا ولو كان عبدا أصلا اسمعوا وأطيعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن استعمل عليكم، فالاستعمال يكون إما أن يكون سلطانا أو أمير السلطان، يعني حتى ولو كان، وهذا من باب المبالغة العرب كان عندها أمور واضحة في قضية العبيد حتى لو فرض السلطان عليك عبدا حبشيا رأسه زبيبة فعليك السمع والطاعة. وفي حديث أبي هريرة في حديث طبعا الطاعة تكون بالمعروف، أما في قضايا الحرام فلا سمع ولا طاعة، فانتبه لهذا. وأما حديث أبي هريرة عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، ففي المنشط أي يعني الأمر الذي إذا أمروك به نشط عليه لأنه يوافق هواك، يعني تعمل له. وأما الثاني في المكره في الأمر الذي ما تحبه أنت وما يوافق هواك كذلك ما تفعل. فالسمع والطاعة في كل حال. ولذلك لو أن ولاة الأمور سكنوا قصورا فخمة وركبوا وفعلوا فعليك كذلك الطاعة، السمع والطاعة، وعليك النصح لولاة الأمور حتى ولو كان في المنشط والمكره في العسر واليسر وأثرة عليك، يعني حتى لو هم عاشوا حياة غير حياة الناس فأنت تعيش في فقر وهم يعيشون في غنى ورفاه، عليك كذلك السمع والطاعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني حتى تلاقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الحوض. Das geht, barakallahu fikum, weiter mit dem Kapitel 80 von Riyad al-Salihin, Gärten der Tugend, und zwar Pflicht, den Herrschern zu gehorchen, sofern es sich nicht um Sünde handelt, und verbot ihnen, bei Sünden zu gehorchen. Hadith 666, Anas radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Hört zu und gehorcht, auch wenn der Verantwortliche über euch ein abyssinischer Negersklave ist, dessen Kopf aussieht wie eine Rosine. Das ist bei Al-Bukhari. Und Abu Huraira überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Hören und gehorchen, in guten wie in schlechten Zeiten, ob es dir behagt oder nicht, sogar dann, wenn er dir, das wird den Herrscher, wenn er dir gegenüber egoistisch handelt, nicht egoistisch hier, das ist eher, das wird, wenn du arm bist und du bekommst nicht, und er aber, der lebt sozusagen gut. Das ist bei Muslimen diese Überlieferung. Wir haben gesagt, Barakallahu fikum, sagt ein voriges Mal, Wulat al-Umur, Wulat al-Umur, das wird Leute, die für die Muslime verantwortlich sind. Diese Leute, die sind zwei. Die sind die wissenden Gelehrten und die Herrscher. Die Herrscher und ihre Vertreter, Provinzleiter und Leute, die verantwortlich sind. Und wir haben gesagt, im Islam, solange der Herrscher Muslim ist, und er verlangt von dir etwas, was gut ist, dann musst du gehorchen. Wenn er aber von dir etwas verlangt, was gegen die Religion ist, oder was sündhaft ist, dann darfst du nicht gehorchen. Weiter als Beweis, hier, Isma'u wa ati'u, hör zu und gehorcht. Wenn auch der Verantwortliche, Provinzleiter, Herrscher, wenn das auch ein abyssinischer Sklave wäre, warum redet der Prophet mit dieser Form, dass er sagt, ja, und sein Kopf ist wie Rosine? Weil die Araber damals, der spricht zu den Arabern hier, und die Araber damals, die waren nach unseren, sage ich jetzt, heutigen Maßstäben, die waren richtige Rassisten, die meisten. Das heißt, in diesem Zusammenhang, auch in der Abstammung selber oder in dem Stamm selber, das heißt, bist du nicht von einer großen Familie, wirst du nicht angeschaut, und bist du nicht von dem Stamm oder von den Reitern des Stammes, dann wirst du sozusagen vernachlässigt, und die behandeln dich als kein Mensch. Und diese abyssinischen Sklaven, die waren sehr viel bei ihnen. Sie haben das gekauft, die haben für sie gearbeitet. Und überleg dir jetzt, er ist Herr, Araber, von Abstammung, von Reitern des Stammes, und der wird Befehl bekommen von einem Sklaven, der er gekauft hat, und für ihn ist das gar nicht. Das heißt, das ist Barakallahu fikum wa jazakum Allah khair, das ist eine Form, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigt, wie das wichtig ist, dem Herrscher und dem Verantwortlichen Gehorsamkeit zu leisten. Und deshalb im Islam haben wir diese rassistische Tendenz nicht. Im Islam gibt es nicht den Unterschied zwischen Arabern und Nicht-Arabern oder zwischen zum Beispiel dunklen Hautfärbigen und hellen Hautfärbigen. Haben wir nicht im Islam. Der Angesehenste von uns ist der Gottesfürchtigste. Fürchtest du Allah? Handelst du gut, dann bist du besser. Machst du das nicht, dann nicht. Wir sind auch nicht wie zum Beispiel diese, sage ich jetzt, solche naturphilosophischen, vedischen Religionen, in dem sie die Menschen in Kasten geteilt haben. Kasten oben sind die Priester, oder die Könige und die Prinzen und so weiter. Dann kommt ein Kasten tiefer, sind die Priester. Dann ein Kasten tiefer sind die Helfer von Priestern. Dann ein so und am Ende sage ich jetzt, es gibt Menschen, die Frau sowieso, die ist für sie nichts. Bei uns im Islam, Alhamdulillah, das ist nicht. Aber sagt man ja, der Prophet hat doch gesagt jetzt, ja, sein Kopf ist wie Rosine. Der hat nicht gesagt jetzt als Beschimpfung, sondern der meinte, dass es so dunkel ist, dieser, und dass er nicht so jetzt groß ist und stark ist, sondern auch wenn das ein schwacher Sklave wäre und der ist dein Verantwortliche, dann musst du Gehorsamkeit leisten. Das andere ist, barakallahu fikum, Hadith von Abi Huraira, radhiyallahu alayhi, Entschuldigung. Er sagt, alayka as-sam'u wa-t-ta'a. Alayka as-sam'u wa-t-ta'a. Du sollst hören und gehorchen. In guten und schlechten Zeiten. Was bedeutet das in guten und schlechten Zeiten? Das ist dir gut oder ist dir schlecht? Wenn der Befehlshaber dir einen Befehl gibt, dann musst du gehorchen. Und wenn du das magst, oder wenn du das auch nicht magst, dann auch machst du. Wenn du das magst, oder wenn du das nicht magst, dann musst du auch in diesem Zusammenhang gehorchen. Nicht, dass du sagst, ja, das gefällt mir, deshalb nehme ich an. Das gefällt mir nicht, nehme ich nicht an. Nein, du hast einen Herrscher, du hast einen Verantwortlichen, du hast derjenige, der Provinzleiter ist zum Beispiel, und er sagt dir etwas, dann machst du. Auch, passt auf jetzt, das ist interessant. Wa atharatin alayka. Das ist, wenn auch dir nicht finanziell nicht so gut geht. Du bist arm, aber der Herrscher, der hat sehr viel. Der hat Schlösser, der hat alles, was er haben will. Und dir, du sagst ja, schau mal, der fährt den besten Wagen, der hat Villa und der hat das und jenes und Frauen und so weiter. Das ist nicht deine Sache, das ist seine Sache vor Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb im Islam, wir sind keine Kommunisten, indem wir sagen, ja, alle müssen das Gleiche haben. Das stimmt nicht. Im Islam, es gibt Reiche und es gibt Arme. Natürlich, die Reichen helfen den Armen. Aber nicht, dass man sagt, ja, alle müssen reich sein oder alle müssen arm sein. Da gibt es sowas nicht im Islam. Und wird der Herr, wenn er so gut lebt und die anderen schlecht leben, der wird doch vor Allah stehen. Und Allah wird ihm die Frage stellen, wieso hast du dein Volk so gelassen? Deshalb aufpassen in diesem Sinne. Manche verstehen den Islam falsch. Denken, ja, das muss anders sein. Ja, wir haben Idealzustand. Wir haben Bestzustand und besseren Zustand, wir haben normalen Zustand und wir haben schlechten Zustand. Deshalb, barakallahu fikum, ideal ist natürlich, dass der Herrscher und dass der Verantwortliche, sage ich jetzt, von sich gibt, damit die anderen auch gut leben. Aber trotzdem musst du Gehorsamkeit leisten. Das heißt, wenn auch der Herrscher Unrecht tut, dann musst du Gehorsamkeit leisten. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. ينتضل أي والجشر هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها بعضا رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يرقق الأول. يرحمك الله. إذن بارك الله فيكم، كانوا في سفر فاجتمعوا منهم من يصلح الخباء، يعني يصلح أموره، ومنهم من يسابق بالرمي، منهم من في جشره قلنا يعني في دوابه. فقال الصلاة جامعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه لم يكن نبي قبلي، خطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه كان حقا على كل نبي أن يدل الأمة على الخير الذي يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه، وأما هذه الأمة فالعافية في الأول وفي الآخر في بلاء وأمور فتن والعياذ بالله. تجيء الفتنة يقول هذه مهلكتي، الفتنة الأخرى تكون أعظم منها أو تشبه أكثر، حتى يعني مثل اليوم في زماننا لما نقول إيه والله رحمة الله على فلان، لأنه الذي يأتي بعده يكون أسوأ منه ألف مرة كما يقولون، يعني فذاك الفتن هكذا، يعني الفتنة الأولى يقول عظيمة، فالفتنة التي بعدها تكون أكبر منها. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب انتبه أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته، يعني لما يموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه مهمة سبحان الله، الإيمان بالله واليوم الآخر. دائما شوف الإيمان بالله واليوم الآخر، ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيسألك، فالذي ما يخاف هذا اليوم يا أخو والله سيفعل كل شيء، سيفعل كل شيء. أما الذي يخاف ذلك اليوم على الأقل لو أراد أن يفعل شرا على الأقل أنه واعظ الله في قلبه يصيح به احذر. فقال وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعامله. كيف تحب أن يعاملك الناس؟ بالاحترام وبالصدق، بالصدق والاحترام والعفاف والإحسان، كذلك فلتفعل ذلك مع الناس، كذلك فلتفعل هذا مع الناس. وثم يأتي الأمر الأخير والذي هو أمر الباب، الذي هو من أعطى إماما بيعة فعليه أن يطيع، أن يطيع. وانتبهوا كما ذكرنا الإمام هنا المقصود به المسلم الذي يأمر بأمر لا يخالف دين الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. عبد الله بن عمر رضوان الله عليه berichtete als wir mit dem Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم auf einer Reise waren legten wir eine Pause ein. Einige von uns reparierten ihre Zelte. Andere übten sich im Bogenschießen. Andere passten auf ihre Tiere auf. Als der Gebetsrufer, kleinen Moment, der hat etwas hier. Fi Jasharihi hat er vergessen hier. Okay, das ist das. Ja, genau. Der hat das. Andere. Fasten auf ihre Tiere auf. Allahs Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, alle zum gemeinsamen Gebet zusammenrief. Wir versammelten uns alle um dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Da sagte er, jeder Prophet, der vor mir kam, war, soweit er davon wusste, dazu verpflichtet, seine Gemeinde, Umma, darüber zu unterrichten, was an Gutem und an Schlechtem erwachte. Und dieser, euer Gemeinde, Umma, wurde der Ausgang zu Beginn vergönnt und zum Ende hin wird sie von Plagen und anderem, was ihr verabscheut, heimgesucht werden. Und sie wird in der Versuchung geführt werden. Und die eine Versuchung wird der anderen gegenüber als gering erscheinen. Und sie wird in der Versuchung geführt werden, so dass der Gläubige meinen wird, das ist mein Ende. Und dann wird sie vorübergehen. Und sie, die Gemeinde, wird durch etwas anderes in Versuchung geführt werden. Und der Gläubige wird sagen, dies ist mein Ende. Und so weiter. Wer darum dem Höllenfeuer entfliehen und ins Paradies eintreten möchte, der soll sterben, wenn er an Allah glaubt und an den letzten Tag, und er soll die anderen so behandeln, wie er will, dass man ihn selbst behandelt. Und jeder, der einem Anführer gehuldigt und sich ihm mit Herz und Hand verpflichtet hat, soll ihm gehorchen, soweit es ihm möglich ist. Wenn aber ein anderer ihm seine Herrschaft streitig macht, soll den anderen bestraft werden mit dem richtigen islamischen Maß. Das ist bei Muslim überliefert. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Das ist sehr schöne Überlieferung übrigens. Während sie mit dem Propheten waren, sallallahu alaihi wasallam, das heißt, sie haben sich auch um ihr Leben gekümmert. Sie waren nicht nur, dass sie waren nicht nur beim Unterrichten oder beim Beten, sondern sie haben sich auch um andere Sachen gekümmert. Zum Beispiel manche, die schießen mit Pfeilen Bögen, andere, die sie kümmern sich um ihre Tiere, andere, sie reparieren ihre Zelte. Jeder macht eine Sache für sich selber. Der Prophet sagte, kommt alle zum Gebet. Sie haben gebetet und der Prophet hat eine Rede gehalten. Das ist sehr schön, was er gesagt hat. Der sagt, jeder Prophet ist verpflichtet, seiner Gemeinschaft, seiner Gemeinde, davon zu berichten, was gut ist für sie. Und das andere, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, alles, was schlecht ist, verbietet er. Das bedeutet, das Gute wird angeboten und das Schlechte wird verboten. Und das ist ein Prophet, der den Leuten sagt, das ist richtig und das ist falsch. Aber dass er den Leuten so lässt, dass sie alles machen, was sie wollen, das ist kein richtiger Prophet dann. Sondern der zeigt ihnen. Das heißt, wir müssen da etwas verstehen. Alles, was gut ist für uns, wurde schon berichtet von unserem Propheten. Und alles, was schlecht ist, wird verboten, allgemein und manchmal spezifisch. Das heißt, wenn jemand etwas einführt in die Religion, neu, oder etwas erfindet, dann ist das falsch. Warum? Weil wäre das gut, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam unbedingt uns davon berichtet. Wieso hat er das nicht gemacht? Und dann, barakallahu fikum, und auch alle Propheten, deshalb übrigens, alle Propheten haben verkündigt, dass unser Prophet der letzte Prophet ist. Alle Propheten haben ihre Gemeinden vor dem Scharlatan, das nennt man ihn bei den Christen Antichrist, die haben vor ihm gewarnt, dass er eines Tages kommen wird, der wird behaupten, der wäre Gott. Und der Prophet hat uns gewarnt vor falschen Leuten, die behaupten werden, die wären Propheten. Und so weiter. Dann sagte der Prophet, am Anfang der Nation war das Beste. Warum? Die waren von der Quelle. Die waren bei der Quelle. Die haben die Religion so bekommen, pur, rein. Aber später haben viele Leute was erfunden. Leute haben falsch gemacht. Deshalb ist das nicht rein, wie am Anfang. Aber dann, diese Umma wird heimgesucht. Das wird versucht. Geprüft. Damit Allah die Leute kennt, wer sozusagen ins Paradies kommt und wer nicht, wer richtig gläubig ist und wer nicht. Dann sagte der Prophet, es kommt eine Versuchung. Der Gläubige sagt, dies wird mich fertig machen. Und das ist vorbei. Die zweite ist schlimmer als die erste. Der sagt, das ist schlimmer. Das wird mich kaputt machen. Aber der sieht die erste Versuchung als nicht bezüglich der schlimmeren Versuchung, die danach kommt. Und dann sagte der Prophet, wenn jemand ins Paradies kommen möchte und von der Hölle befreit werden möchte, dann sollte diese Person sterben, der glaubt an Allah und an den letzten Tag. Das ist sehr wichtig. Der glaubt, Allah ist der einzige Gott, der einzige Schöpfer. Allah hat mir alles gegeben. Ich bete Allah an. Und dann an den letzten Tag. Wir werden am letzten Tag vor Allah stehen. Und Allah wird uns fragen. Du hast das gewusst, warum hast du das nicht getan? Du hast gewusst, dass das schlecht ist. Wieso hast du das Schlechte praktiziert? Du hast gewusst, dass diese Sache falsch war. Warum? Und jeder, mit jedem wird abgerechnet. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und die Person, die ins Paradies kommen möchte, diese Person sollte die Leute so behandeln, wie er will von den anderen behandelt werden. Dass du willst, dass die Leute dich respektieren, dass die Leute mit dir ehrlich sind, dass die Leute dich sozusagen, dass sie dich ehren. Dann machst du bei den Leuten und automatisch werden sie das machen mit dir. Und dann kommen wir zu unserem Thema. Wenn du jemandem Treueid geleistet hast, das bedeutet ein Herrscher, ein muslimischen Herrscher, dann musst du ihm Gehorsamkeit leisten, so viel du kannst. Nicht so viel du willst, du kannst. Und wenn ein anderer das haben will, dann wird der andere bestraft, weil der andere, der wird die Nation spalten. Der wird die Nation spalten. Deshalb, barakallahu fikum wa jazakum wa khairan, muss man das verstehen. In unserer Religion, wir leisten Gehorsamkeit, weil wir damit Allah fürchten und weil wir damit auch die Religion praktizieren. Wenn wir aber Herrscher haben, die auch die Religion praktizieren, nicht Herrscher haben, die unsere Religion vernichten wollen, dann bei diesen Leuten gibt es keine Gehorsamkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Bis hier stoppen wir bei Hadith 674. Heute ist 21.01.13. Die Brüder und Schwestern im Internet, ihr könnt eure Fragen an meine Person schicken. Ihr könnt eure Fragen an meine Person schicken. Nach dem Gebet, Barakallahu Fikum, nach dem Gebet werden wir bi'idhni ta'ala weitermachen mit den Fragen. Shaitan.